dich aus der Heimat schied. Sonst ist alles anders worden, seit ich aus der Heimat schied. Mitgereiht zog ich von hinten, fremd und einsam zieh ich her. Herz, wie bist du voll von Sehnen, Heimat ach, wie bist du leer. Herz, wie bist du voll von Sehnen, Heimat ach, wie bist du leer. Nur die alten Kirchenglocken singen ihren frommen Sang. Sonst hat Willkomm mir geboten, keiner lieben Stimme Klang. Sonst hat Willkomm mir geboten, keiner lieben Stimme Klang. Und kein glänzend Auge wünschte, freundlich mir zur Heimkehr blüht. Die Heimat war zur Fremde, war